Arme Lieder von den Engeln in Zivil. Nichts ist uns heilig, kein Seitenhieb zu viel. Hier sind Reime aus dem Leben, Lieder wie auf Hange. Rhythmen, die das Land bewegen, mehr als nur Schikane. Fahr mit uns in den Himmel, ebnen dir den Weg. Öffnen dir die Augen, zeigen dir, wie's geht. Ja, hier sind die Onkels, schnall dich an. Trommel zu laufen, wenn du fliegen kannst. Hier sind neue Schweinereien von dem Feindbild Nummer 1. Ihr solltet uns belohnen, sonst hättet ihr keins. Ja, wir bringen dieses Land den Tod ein bisschen näher. Wir sind geistige Verführer, Konfrontier. Fahr mit uns in den Himmel, ebnen dir den Weg. Öffnen dir die Augen, zeigen dir, wie's geht. Ja, hier sind die Onkels, schnall dich an. Warum willst du laufen, wenn du fliegen kannst? Stay.